Deutschlandradio Kultur mit der Ortszeit. Die Weltwirtschaftskrise ist noch ein bisschen schlimmer als bisher erwartet. Die Bundesbank rechnet jetzt damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland noch stärker schrumpft als bisher befürchtet, noch stärker als es bisher die Bundesregierung und auch die Wirtschaftsforschungsinstitute angenommen haben. Die Bundesbank rechnet mal einem Minus von 6,2%. Michael Braun ist unser Wirtschaftskorrespondent. Herr Braun, die Einschätzung 6,2%, ist das erst einmal eine Zahl, mit der man umgehen muss? Ja, das muss man sicherlich. Vor allen Dingen muss man umgehen lernen mit den Veränderungen, die die Bundesbank selbst in ihren Projektionen vorgenommen hat. Sie war ja im Dezember noch von einem Minus von 0,8% für die gesamtwirtschaftliche Leistung in diesem Jahr ausgegangen. Nun rechnet sie also mit Minus 6,2%. Und was vielen noch als fast unangenehmer aufstößt, ist, dass sie auch für das nächste Jahr kaum eine Entlastung sieht. Sie hatte bisher gedacht, im nächsten Jahr würde es wieder um 1,2 bergauf gehen. Nun senkt sie sieht sie im nächsten Jahr auch ein Minus von 0,1%. Also es sieht erstmal sehr mau aus in diesem Jahr auf jeden Fall, im nächsten Jahr aber auch noch. Ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, darüber zu diskutieren, ob die Konjunkturpakete, die Deutschland ja in den letzten Monaten gesehen hat, ob die wirkungslos verpufft sind und nur Kosten verursacht haben? Ich glaube, das wäre noch zu früh. Im Moment ist es jedenfalls so, und das sieht auch die Bundesbank, dass diese Konjunkturpakete durchaus dazu angetan sind, erst noch ihre Wirkung zu zeigen. Das könnte sich aber erst Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres wirklich voll entfalten, sodass dann erst im Jahr 2011 das wirklich zu sehen ist. Die Bundesbank erwähnt ausdrücklich die Umweltprämie. Sie nennt den Kinderbonus. Sie formuliert bestimmte Arbeitsmarktmaßnahmen als sehr positiv. Sie erwähnt zum Beispiel auch die Abzugsfähigkeit von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen in ihrem Aufsatz, die einfach das verfügbare Einkommen der Menschen steigern und deshalb also auch die Binnenkonjunktur, die bisher noch relativ stabil ist, auch in das nächste Jahr hinein noch tragen könnten. Aber die Bundesbank sagt auch, es gibt kleine Lichtblicke in der internationalen Konjunktur, sodass also die exportorientierten Nationen, die ja sehr stark von dem Einbruch im Welthandel negativ betroffen waren, wie zum Beispiel die deutsche Wirtschaft, auch wieder eine Auftriebstendenz sehen könnten. Wenn das so kommt, das Risiko, das ihrer Prognose unterliegt, das setzt die Bundesbank wirklich auch selbst als sehr hoch an. Es könnte besser ausgehen, aber sie hat sich zu diesem negativen Basisszenario entschlossen. Wenn das Szenario so schlecht aussieht, schlechter aussieht als das, womit die Bundesregierung bisher umgeht, was bedeutet das für den Staatshaushalt? Klingt das nach noch höherer Neuverschuldung? Das wäre sicherlich etwas, was der Bundesbank nicht zu Pass käme, aber das ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Es klingt nach einem hohen Schuldenstand, möglicherweise nach steigender Neuverschuldung, und es klingt auf dem Arbeitsmarkt nach deutlich steigenden Schwierigkeiten dort. Die Bundesbank rechnet für das Jahr 2010 nun mit einer Arbeitslosenquote von 10,5%, und das wären im Jahresdurchschnitt 4,4 Millionen. Und da man weiß, dass im Frühjahr und im Sommer es immer noch besser aussieht als zum Jahresende, könnte man dann, wenn diese Prognose eintrifft, das Jahresende 2010 dann mit 4,7 Millionen Arbeitslosen rechnen. Das wäre also schon eine dramatisch schlechtere Entwicklung. Ich habe aber auch mit Volkswirten über diese Prognose der Bundesbank gesprochen und doch durchaus den einen oder anderen gefunden, der gesagt hat, so schlecht sehen wir die Lage nicht. Michael Braun in Frankfurt am Main. Der Ruf um Hilfe ist beim angeschlagenen Reise- und Handelskonzern Arcandor heute noch einmal lauter geworden. Arcandor hat einen Antrag auf einen Kredit aus der Rettungsbeihilfe über 437 Millionen Euro gestellt. Arcandor, das ist Karstadt und Quelle, das ist Thomas Cook mit mehreren Töchtern der Unternehmen. Arcandor ist mehrheitlich im Besitz der Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz, die bereits den größten Teil ihres Vermögens verloren hat, und der Bank Saal Oppenheim. Die Bundesregierung wird heute bei einem erneuten Spitzentreffen noch einmal über Rettungswege für Arcandor diskutieren. Gerhard Irmler. Doppelt